Un saludo para la radio revista de Voces Nuestras en sus 300 programas de parte de Mauricio Álvarez. Ich, Mauricio Álvarez, Vorsitzender des Umweltbündnisses Costa Ricas, grüße das Radiomagazin von Voces Nuestras und gratuliere zum Jubiläum der 300. Radioproduktion. Dieser Moment ist ziemlich wichtig, da das Magazin dazu beiträgt, mit der Desinformation der Massenmedien zu brechen und uns mittels nationaler und internationaler Informationen innerhalb der Region zu vernetzen. Ein herzlicher Gruß. Mein Name ist Montserrat Zagot, Professorin für Soziologie an der Universität von Costa Rica. Ich möchte den wärmsten Gruß an das Radiomagazin Voces Nuestras senden und damit zum Erfolg gratulieren, den sozialen Bewegungen der Region eine Stimme zu geben. Diese Stimmen schaffen Demokratie und stärken das Bürgertum, werden jedoch von den traditionellen Medien nicht gehört. Deshalb halte ich das Magazin für so wichtig und hoffe, dass noch viele Produktionen folgen. Mein Name ist Juan Carlos Mendoza, Abgeordneter der PAC. Ich möchte Voces Nuestras zu der langjährigen Arbeit gratulieren, die den bisher Stummen endlich eine Stimme gibt und uns innerhalb der Region miteinander verbindet. Durch diesen Dialog können wir unsere Realitäten neu reflektieren. Dazu gratuliere ich und wünsche Voces Nuestras eine Zukunft mit vielen weiteren Erfolgen. Así que quiero realmente felicitarlos y desearles los mejores éxitos en el resto de su trabajo.